Bitişen. Hallo, guten Abend. Mein Name Guten ist Kevser Göktaş. Ich bin die Zuständige Ersten für Sie. Bevor wir zu Ihren Beschwerden kommen, lassen Sie mich ein paar Informationen über Sie notieren. Okay? Ja, Wie klar. heißen Sie denn? Ich heiße Irma Müller. Irma Müller. Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam und kurz buchstabieren? Ich habe schon Ja. geschrieben, aber Ja, ja. zur Sicherheit, ne? Ja, Also der genau. Vorname ist I-R-M-A, Irma, und der Familienname ist Müller, M-Ü, also U-Umlaut, Doppel-L-E-R. Ja, genau, danke schön, Frau Müller. Wie alt sind Sie? Ich bin 37. 37. Wann genau sind Sie geboren? Am 13.07.85. 85. Okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,68 Meter. 68. Ja, okay. Und ich wiege 69 Kilo. 69. Okay. Entschuldigung. Was sind Sie vom Beruf? Das muss ich, ich arbeite bei einer Versicherung im Büro. Im Büro arbeiten Sie. Und wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder. Danke schön für die Informationen. Ja, Frau Müller, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Ich habe so heftige Bauchschmerzen. Das hat gestern Abend angefangen und ich habe dann in der Nacht wirklich ganz schlecht geschlafen und die Schmerzen werden eigentlich immer schlimmer. Das hat angefangen eigentlich so wirklich mitten im Bauch und ja, also das sind so richtige Krämpfe und jetzt ist das so ein bisschen runtergerutscht, dass es weiter nach rechts wehtut. Ich verstehe. Rechte Seite, ja? Ja, Jetzt. erst habe ich gedacht, ich kriege vielleicht Durchfall oder so, Aber aber keine ja, da Duschfall. war eigentlich nicht. Und ja, aber die Schmerzen wurden wirklich jetzt immer heftiger. Okay, ich verstehe. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Oh, also ich würde schon sagen, ja, die sind bei 6 bis 7 so. 6, 7. Könnten Sie am Ende des Gesprächs diese Schmerzen aushalten? Ja, das wird ja nicht so lange dauern, ne? Ja, genau. Okay. Es wäre besser, ja. Okay, könnten Sie genau beschreiben, wie die Schmerzen sind? Zum Beispiel sind Also sie eher durch? das sticht richtig im Sich. Bauch, ja. Und Sich. eben bekrampft sich alles so zusammen. Kräftig, kräftig. Okay, und fühlen Sie sich fiebrig? Fiebrig. Ja, Oder ich glaube, haben Sie. ein bisschen heiß ist mir Heiß. und ich habe auch so ein bisschen glühenden Kopf, ja. Grünen Kopf. Und schlecht ist mir. Also gestern Abend habe ich mich einmal übergeben. Und jetzt ist mir wirklich sehr schlecht. Okay, ich verstehe. Aber nur einmal haben Sie erbrochen, ja? Ja. Ich habe dann auch nicht mehr viel gegessen heute. Kein Appetit, ja, Nee, haben gar Sie so nicht. seit. Okay. Ja, okay. Früher hatten Sie gleiche Beschwerden oder erste Mal? Das war erste Mal. Nein, also solche, mal klar, als Frau hat man mal Bauchschmerzen, aber nicht so. Nee, das so kenne ich das Nicht nicht. so. Okay. Haben Sie Probleme beim Masseln oder brennende Schmerzen oder was? Nee, Nein? das habe ich nicht, nein. Okay. Okay. Sie haben schon gesagt, im Mittelbauch. sind Ihre Schmerzen aufgetreten. Ja, genau. Und dann jetzt fühlen Sie die Schmerzen im rechten Seite. Ja, so im Unterbauch und auf der rechten Seite, genau. Unterbauch. Unterbauch. Okay. Ich verstehe. Möchten Sie etwas auch hinzufügen oder gibt es andere Beschwerden? Nee, das sind eigentlich so die Hauptsachen. Eben diese heftigen Bauchschmerzen, diese Krämpfe und dass mir so furchtbar schlecht ist. Ne? Okay, ich verstehe, Frau Müller. Okay, und Frau Müller, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und so weiter. Nee, sowas habe ich eigentlich nicht. Ich habe häufig so Husten, ne? Also so ein bisschen chronische Bronchitis, sagt man. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit der Schilddrüse. Da habe ich eine leichte Unterfunktion. Okay. Seit wann Schilddrüse Unterfunktion? Hat man so vor 5 Jahren festgestellt. Und ich bekomme da jetzt Thyroxin-Tabletten. 5 Jahren. In welcher Dosierung nehmen Sie? Oh, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Die Packung habe ich jetzt nicht mit. Okay, ich weiß nur, dass das immer untersucht wird und dann bekomme ich entsprechend die Medikamente. Okay, danach können wir auch gucken, ja? Das ist nicht schlimm. Chronische Bronchitis leiden Sie auch? Ja, also wenn ich ein bisschen erkältet bin, habe ich immer langanhaltend Husten und sowas, ja. Okay. Aber jetzt gegen Corona bin ich geimpft und da bin ich nicht krank geworden bisher. Wie viel Mal haben Sie geimpft? Dreimal. Auch gut. Dreimal. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Ah, als Kind sind die Mandeln rausgekommen, ja. Mandeln. Okay. Im Kinderalter. Ansonsten gibt es keine Operation. Nee, sonst bin ich nicht operiert worden. Okay. Und in Ihrer Familie gibt es wichtige oder bösartige Krankheiten? Ich meine Ihre Eltern, Vater, Mutter oder Geschwister oder Ihre Kinder? Also meine Schwester hat tatsächlich Brustkrebs. Die ist ein bisschen älter als ich. Meine Mutter ist zum Glück gesund. Und mein Vater, der hatte relativ früh einen Herzinfarkt, aber hat den überstanden. Die leben, also meine Eltern leben beide noch, Herzinfarkt. Aber der Vater hatte einen Herzinfarkt. Okay, ich verstehe. Erledigt. Okay. Ja, Frau Müller, besuchen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja, diese Krebsvorsorgeuntersuchung, das lasse ich regelmäßig durchführen. Okay. Ja. Wann war die letzter Besuch? Oh, im Frühjahr. Ich gehe immer im Frühjahr hin, so im März. Frühjahr, März. Okay. Aber alles in Ordnung, gell? Alles in Ordnung. Haben Sie Probleme Regelblutung? Ja, bei dir? Also, immer mal ein bisschen, aber jetzt solche Schmerzen wie jetzt habe ich da normalerweise nicht. Nichts. Und die Regel ist eigentlich ganz, ganz normal. Ein bisschen vielleicht Schmerzen, aber nicht so nicht häufige, so stark, vielleicht nein, wie so heute. Okay, und haben Sie Scheidenausfluss bemerkt? Das ist mir nicht aufgefallen. Nein, das hab ich nicht bemerkt. Okay, ja. Okay, und gestern haben Sie nicht gut geschlafen, Sie haben schon gesagt. Ja. In der Nacht hatte ich wirklich auch Bauchschmerzen, da hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst, was wohl ist. Und jetzt war es dann heute Morgen so, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt doch zu Ihnen kommen. Ja, Sie haben sehr gut gemacht. Und früher aber leiden Sie nicht. Irgendwelche Schlafprobleme. Normal kann ich gut schlafen, ja. Okay. Ja, und Appetit auch, ja. Normalerweise ist nicht so schlimm, aber ja. Seit gestern oder? Ja, das ist jetzt, weil es mir so schlecht geht, habe ich keinen Appetit. Normalerweise esse ich ganz normal. Okay. Und hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Nee, da achte ich eigentlich immer drauf, dass das so ziemlich stabil ist. Danke schön. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Mit dem Stuhlgang, ja. Nee, eigentlich nicht, nein. Und seit gestern auch nicht, ja? Nee, Keine also Probleme. ich hatte das gedacht, dass ich vielleicht Durchfall kriege, weil ich, als es Ja. so mit den Bauchschmerzen anfing, aber war gar nicht. Okay. Und haben Sie Probleme im Ihren Leben oder auch der Arbeit, die Sie belasten? Nein, also das würde ich nicht sagen. Da gibt es Okay. nichts, was im Augenblick gerade dramatisch ist. Okay, danke schön. Und gibt es andere Medikamente, die Sie regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen? Ja, Außer wenn ich mal Bauchschmerzen habe, dann nehme L-Tropfen. ich Pantoprazol ein. Welche Dosierung? In welcher Dosierung? Oh, ich weiß nicht, was da draufsteht. Ich habe die Medikamente alle ja nicht mit jetzt. Okay, kein Problem, ja. Ansonsten gibt es keine Medikamente, ja? Nein, also eigentlich nehme ich Okay. nichts ein, ja. Okay. Und Frau Müller, Nein, ich habe noch nie rauchen geraucht. Sie? Nein. Nie geraucht. Das ist sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder mal ein Glas Wein, wenn man Gäste hat oder wenn es abends was zu feiern gibt oder so. Ja, dann trinke ich gerne mal ein Glas Wein. Im Sommer auch Pro mal ein Woche. Bier, wenn es sehr warm ist, aber also jetzt nicht viel. Okay. Okay. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Das ist eine Routinefrage. Drogen? Nein, nein, nein. Ja, Ich hoffe auch meine keine. Kinder nicht, ja. Ja, ich hoffe auch. Und sind Sie gegen allergisch etwas? Oder Nicht, etwas dass ich gegen allergisch? wüsste. Ich habe, also bisher ist da nie was aufgetreten. Okay, danke schön, Frau Müller. Sie haben Schmerzen trotzdem. Ja, haben wir dieses Gespräch am Ende durchgeführt. Danke schön. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, ich möchte natürlich schon ganz gerne wissen, wie es jetzt weitergeht und was man gegen die Schmerzen machen kann und was das denn sein kann. Ja. Und irgendwie würde ich mich auch jetzt ganz gerne ein bisschen irgendwo hinlegen, ne? Ja, okay. Frau Müller, das ist natürlich etwas, das ist sehr früh, etwas genauer zu sagen. Aber es geht um Wurmfortsatz. Das kann Wurmfortsatz Entzündung sein. Aber zuerst würde ich gerne natürlich ein paar Maßnahmen durchführen. Zuerst möchte ich gerne Sie körperlich untersuchen, Blut abnehmen, vielleicht eine Röntgenabdomen veranlassen und auch eine Ultraschallabdomen, ja, ich meine Bauch, Ultraschall durchführen. Dann können wir nochmal mit Ihnen darüber sprechen, ja. Okay. Aber Muss das ich ist. denn da bleiben? Ja, natürlich. Zuerst sollten Sie bei uns bleiben, damit können wir diese Maßnahmen durchführen können. Aber Ja, okay. zuerst bei uns bleiben und ich empfehle Ihnen, nüchtern zu sein, Ah, weil jetzt also nicht, auch wenn ich ja. jetzt irgendwie eine Kleinigkeit essen möchte, lieber nicht. Ja, nein. Wir haben einen Zugang. Wir legen einen Zugang. Dann irgendwelche Probleme oder irgendwelche Flüssigkeit können wir auch bei Ihnen geben oder Ah Ihnen ja, geben. das klingt vernünftig, ja. Okay, Ja. gut. Ja, vielen Okay. Dank. Gerne. Das war's. Okay. Ja. Ich denke, gut gemacht, aber einige Fragen fällt. Haben Kollegen andere Fragen? Also die Spur ist ziemlich breit, die ich gelegt Könnte habe, es ne? sein, sind Sie schwanger? Ach ja, genau. Die Frage Schwanger. musste noch kommen, genau. Ja, also das kann ich ausschließen, ja. Ausschließen. Sie haben gesagt, stechend und krampfartige Schmerzen. Das heißt, wellenförmig Schmerzen, oder? Nee, wellenförmig eigentlich nicht so sehr. Also eher das, ja, also so wie wenn man Durchfall hat, eigentlich so diese, so Bauchkrämpfe, richtig. Hm? Sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? So richtig weggehen tun die nicht, nee. Sie haben gesagt, eine Wanderung, die Schmerzen, strahlen die Schmerzen in eine bestimmte Region aus? Nee, ausstrahlen tun die nicht. Wanderung, aber geben. Sie haben gesagt, einmal Durchfall. Wie sieht ich das? Nee, einmal übergeben, einmal erbrochen. Mhm. Einmal, keine Durchfall. Mhm. Okay. Mhm. Ihre Fieber haben Sie nicht gemessen? Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich heiß. Fühlen Sie sich fiebrig? Mhm. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Nee, das ist, also gestern nach dem Essen hat es angefangen, gestern Abend. Nach dem Essen? Mhm. Haben Sie dich gegen diese Schmerzen etwas einmal Medikament eingenommen? Nee, Medikament habe ich nicht eingenommen, weil ich ja gedacht habe, das ist normal so ein bisschen Durchfall, aber das ist dann immer schlimmer geworden, aber ich habe nichts eingenommen. Okay. Dankeschön. Jo. Jetzt können wir anfangen, als Ersatzgeschichte? Ja. Fangen wir an. Ja, ich kann. Okay. Ja. Hallo, Frau Oberärztin. Ich würde gerne eine neue Patientin vorstellen. Ja, ja. Wen haben Sie denn gesehen? Frau Irma Müller ist eine 37-jährige Patientin. Sie hat sich wegen heftiger Bauchschmerzen, Abdominalschmerzen seit gestern und Abdominalschmerzen vorgestellt. Ihre Schmerzen waren am Anfang im Mittelbauch, Mesogastrium. Dann die Schmerzen jetzt haben in Unterbauch gerutscht oder gewandert. Sie sind gewandert ja, gewandert. Unter dann rechten Unterbauch. Die Schmerzcharakter ist stechend und krampfartig und die Schmerzintensität liege bei 6 oder 7 von 10 auf der Schmerzskala. Unseren Patienten klagt über auch Nausea und Emesis. Sie hat einmal erbrochen, sie leidet unter Inappetenz und es gibt keine Ausstrahlung. Sie fühlt sich ein bisschen fiebrig, aber sie hat noch nicht ihre Körpertemperatur gemessen. Okay. An Vorerkrankungen sind chronische Bronchitis und Hypothyreose bekannt. Und an Operationen ist Tonsillektomie im Kinderalter bekannt. Im Kindesalter, okay. Kindesalter bekannt. Impfstatus ist aktuell gegen Covid-19. In ihrer Familie ergab sich, ihr Vater hat einen Myokardinfarkt gehabt, aber jetzt lebt er. Hat er überlebt? Mhm. Und ihre Mutter ist gesund, unauffällig, aber ihre Schwester hat Mammakarzinom gehabt. Mhm. In gynäkologischer Anamnese ist unauffällig. Ja, es gibt regelmäßig Frauenbesuch oder Frauenarztkontrolle. Und die vegetative Anamnese seit gestern, Schlaf, er klagt über Schlafprobleme, auch Inappetenz. Ich habe schon gesagt. Aufgrund der Beschwerden jetzt. Ja, genau. Nicht gut wegen ne? der Beschwerden, ja. Mhm. Wegen der Beschwerden. Normalerweise gibt es keine Probleme beim Schlafen oder Appetit. Beim Appetit. Stuhlgang oder Wasserlassen oder Miktion sind unauffällig. Als Medikamente nimmt sie regelmäßig Eltroxin, aber welche Dosierung, Mikrogramm, weiß sie nicht. Bei Bedarf nimmt sie auch Pantoprazol ein. Als Noxin, sie ist nicht Raucherin, sie trinkt sehr gelegentlich ein Glas Wein im Sommer, manchmal Bier. Und Drogenkonsum wurde verneint. Keine Allergie bei ihr bekannt. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Appendizitis hin. Als Differentialdiagnose Nierenstein, Nephrolithiasis vielleicht, Nephrolithiasis oder irgendwelche adnexial Probleme, Serpingitis zum Beispiel, in Betracht. Zu weiteren Abklärung würde ich gerne manche Maßnahmen durchführen. Was machen Sie denn mit der Patientin als erstes? Da bin ich ja gespannt, ja? Ja, zuerst natürlich, ich werde die Patientin körperlich untersuchen, dann Blutabnehmen. Ja, bei der körperlichen Untersuchung, worauf achten Sie denn bei der Patientin da? Natürlich, Abdominaluntersuchung ist sehr wichtig. Ich werde antasten. Rebound oder Defense, ob irgendwelche Rebound oder Defense, das ist nicht Lateinisch vielleicht. Können Sie das nochmal? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja, vielleicht, das ist Türkisch. Rebound oder Defense. Ah, Rebound ist Englisch. Abwehr. Ne? Ja. Natürlich kann nur Notfallschmerzen. Wie bitte? Abwehrspannung. Abwehrspannung. Ah ja. Ja, danke schön. Ja. Ob irgendwelche, Abwehrspannung oder Loslassschmerzen, das ist das Typische für die Appendizitis, genau. Ja. Genau. Gibt oder nicht. Blutabnahme ist auch sehr wichtig. Entzündungsparameter, CRP, BSG zum Beispiel, können wir diese Parameter überprüfen. Und Röntgen-Abdomen. Nee, was machen Sie erst vor dem Röntgen? Ich überlege, Blutabnahme habe ich schon gemacht. Ja, aber was ist eigentlich die erste Untersuchung vor der Röntgenaufnahme? Körperliche Untersuchung. Erst machen Sie Sono. Ja, aber zuerst Röntgen habe ich gedacht, danach Sono, aber ja, kein Problem. Ich würde erst Sono machen, weil Sono ist ja die einfachere Untersuchung. Ja, okay. Na? Ja, natürlich, Sonographie ist sehr wichtig, unserem Verdachtsdiagnose nachzuweisen oder andere nachzuweisen. Also ich denke mal, da muss man wahrscheinlich doch nicht mal mehr röntgen, wenn man im Ultraschall sieht, dass da freie Flüssigkeit ist oder dass da eben eine Schwellung ist, müsste man doch eigentlich sehen können, oder nicht? Ja, Sie haben recht. Ja, zuerst werde ich gerne einen Sonographie-Abdomen durchführen, natürlich. Mhm. Ja. Gut. wenn sich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt, was wäre dann das Vorgehen? Ja, natürlich unseren Patienten sollte nüchtern sein. Und, nüchtern bleiben, ja, genau. Nüchtern, Sie nüchtern nehmen sich bleiben. Das dann ja auf, ne? Ja, genau. Und? Eine Appendektomie. Ja, aber was machen durch. Sie zuvor? Sie landet ja nicht so, ah, ja, ja, sie landet wahrscheinlich relativ fix auf dem Tisch. Ja? Antibiotikum und Analgetikum geben wir die Patienten. Also, und Sie haben ihr ja schon angekündigt, dass sie eine Infusion kriegt, ne? Ja, natürlich, ja. Infusion. Genau, also, ne, also sehr zügig die Infusion legen. Und, Zugang habe ich schon gelegt. Ja, Zugang. Ja. Und oh, ich habe hier noch ein Stichwort, ja. Restliche Darmentleerung, wenn man dafür noch Zeit hat, ja. Zumindest okay. Mikroklist oder sowas, ne, dass die, dass der Darm leer ist, wenn man da dran geht. Ja, okay. Ja, okay. Ja, sehr schön. Dann ja, halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt, und dann sehen wir die Patientin wahrscheinlich im OP wieder. Ja. So wie es aussieht. Ja. Ja. Okay, gut. Ich habe hier noch eine nicht ganz uninteressante Differentialdiagnose. Ja, bitte. Das wäre eine Extrauterin-Gravidität. Das finde ich ganz spannend. Die ist ja durchaus im gebärfähigen Alter. Sie sagt zwar, sie ist nicht schwanger, aber das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Ja, ja. Ne? Extrauterin-Gravidität. Ja, okay. Ja? Und ja, hier ist noch ein Crohn erwähnt oder eine Darmperforation. Also weiß ich nicht. Also die ganze Darmgeschichte, na gut, da kann natürlich auch noch was anderes sein. Aber an sich sind die Zeichen ja relativ eindeutig für den Blinddarm. Ne? Ja. Okay. Also ich würde doch mal sagen, Sie können Ihrer Prüfung doch sehr entspannt entgegengucken, oder? Ja. Ich denke, das ist doch sehr gut gelaufen. Erstmal waren Sie super schnell. Und Sie haben auch wirklich alle entscheidenden Sachen sprachlich auch sehr gut rübergebracht. Dankeschön. An einer Stelle, warte mal. Ja, bitteschön. Wo Sie ein bisschen in Schlingern gekommen sind, sprachlich. Was war denn das? Mesogastrium. Ich weiß gar nicht mehr. Einmal war es in dem Bericht nicht so ganz glatt von der Sprache, aber das war wirklich für einen ganz kleinen Augenblick. Vielleicht runtergerutscht oder was? Es geht um runtergerutscht. Ja, genau. Diese Geschichte, wo die Schmerzen lokalisiert waren, genau. Ja, genau. Aber sonst würde ich sagen, war das wirklich in meinen Augen eine sehr schöne Präsentation auch. Sowohl die Anamnese als auch die Präsentation. Dankeschön. Ich hoffe, ja, danke schön.